Depression. Depression ist ein Sammelbegriff für ein Symptombild, das vom Gefühl der Niedergeschlagenheit und Antriebshemmung bis zur sogenannten endogenen Depression mit völliger Apathie reicht. Neben der totalen Hemmung aller Aktivität und der niedergedrückten Stimmung finden wir bei der Depression vor allem auch eine Unzahl körperlicher Begleitsymptome wie Müdigkeit, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Verstopfung, Kopfschmerzen, Herzjagen, Kreuzschmerzen, gestörte Periode bei Frauen und Herabsetzung des körperlichen Tonus, dem Spannungszustand der Muskeln. Der Depressive wird von starken Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen gequält und ist ständig um Wiedergutmachung bemüht. Das Wort Depression leitet sich vom lateinischen Verb deprimo ab, das Niederdrücken und Unterdrücken bedeutet. Das wirft die Frage auf, wovon sich der Depressive erdrückt fühlt oder was er eigentlich unterdrückt. Als Antwort finden wir drei Themenbereiche. Erstens, Aggression. Wir sagten an einer früheren Stelle, dass nicht nach außen gerichtete Aggression sich in körperlichen Schmerz verwandelt. Diese Feststellung ließe sich ergänzen, dass unterdrückte Aggression im psychischen Bereich zu Depression führt. Aggression, die in ihrer Äußerung blockiert wird, richtet sich nach innen und macht den Absender zum Empfänger. Nicht nur die Schuldgefühle gehen auf das Konto der unterdrückten Aggression, sondern auch die vielen somatischen Begleitsymptome mit ihren diffusen Schmerzen. Wir sagten bereits an anderer Stelle, dass Aggression nur eine besondere Form von Lebensenergie und Aktivität ist. Wer daher ängstlich seine Aggressionen unterdrückt, unterdrückt gleichzeitig seine Energie und Aktivität. Die Psychiatrie ist eifrig bemüht, den Depressiven wieder in irgendeine Aktivität zu verwickeln. Doch das erlebt der Depressive als bedrohlich. Zwanghaft vermeidet er alles, was nicht die öffentliche Anerkennung findet und versucht, durch tadellose Lebensführung seine aggressiven und destruktiven Impulse zu vertuschen. Die gegen sich selbst gerichtete Aggression findet ihren deutlichsten Ausdruck im Suizid. Bei Selbstmordabsichten sollte man immer der Frage nachgehen, wem die Mordabsichten eigentlich gelten. Zweitens, Verantwortung. Depression ist, sieht man vom Selbstmord einmal ab, die extremste Form, Verantwortung abzulehnen. Der Depressive handelt nicht mehr, sondern vegetiert vor sich hin, mehr tot als lebendig. Doch trotz aller Weigerung, sich mit dem Leben aktiv auseinanderzusetzen, wird der Depressive über die Hintertür der Schuldgefühle weiterhin mit dem Thema Verantwortung konfrontiert. Die Angst, Verantwortung zu übernehmen, steht bei all den Depressionen im Vordergrund, die sich gerade dann einstellen, wenn der Patient in eine neue Lebensphase gehen müsste, beispielsweise deutlich bei der Wochenbettdepression. Drittens, Verzicht, Einsamkeit, Alter, Tod. Diese vier eng zusammenhängenden Begriffe sollten den letzten und unserer Meinung nach wichtigsten Themenbereich umreißen. In der Depression wird der Patient mit Gewalt gezwungen, sich mit dem Todespol des Lebens auseinanderzusetzen. Alles Lebendige, wie Bewegung, Abwechslung, Geselligkeit und Kommunikation, wird dem Depressiven entzogen. Und der Gegenpol des Lebendigen manifestiert sich: Apathie, Starre, Einsamkeit, Todesgedanken. Der Todesbereich des Lebens, der sich in der Depression so eindrucksvoll Geltung verschafft, ist der Schatten dieses Patienten. Der Konflikt besteht in der gleich großen Angst vor dem Leben und dem Tod. Aktives Leben bringt Schuld und Verantwortung mit sich. Gerade das aber will man vermeiden. Verantwortung übernehmen bedeutet aber auch, auf Projektionen zu verzichten und sein Alleinsein zu akzeptieren. Die depressive Persönlichkeit hat davor Angst und braucht daher Menschen, an die sie sich klammert. Trennung oder Tod einer solchen Bezugsperson kann dann auch häufig zum äußeren Auslöser einer Depression werden. Man ist ja so allein. Und allein leben und Verantwortung übernehmen will man nicht. Man fürchtet den Tod und begreift deshalb die Bedingungen des Lebens nicht. Depression macht ehrlich. Sie lässt die Unfähigkeit zu leben und zu sterben sichtbar werden.